blühte Zeit der Fast-Food-Zivilisation, der Einheitsmeinung, der Geschmacksautomation, der Plastikgefühle und der Hightech-Lust, der Wegwerfbeziehung mit dem Einwegfrust. Zur Zeit der Fertigträume aus der Traumfabrik, der Mickey-Maus-Kultur und der Steckdosenmusik. Lob ich mir ein Stück Musik von Hand gemacht, noch von einem richtigen Menschen mit dem Kopf verdacht. Eine Gitarre, die nur so wie eine Gitarre klingt, eine Stimme, die sich anhört, als ob deine singt. Halt ein Stück Musik aus Fleisch und Blut, meinetwegen noch mal mit einem kleinen Fehler, das tut gut. Das geht los und funktioniert immer und überall. Auch am Ende der Welt, bei Nacht und Stromausfall. Wenn der große wilde Rock'n'Roller rockt und rollt, wenn der Wahnsinnslasershow über die Bühne tollt, wenn die Lautsprecher dröhnen und das Hallendach schwingt, dass mir der Bruch austritt und die Brille springt, dann denke ich dran, dass wenn jetzt jemand an der Sicherung dreht, der Rockstar-Mucksmäuschen still am Vormund im Dustern steht. Und dann lob ich mir ein Stück Musik von Hand gemacht, noch von einem richtigen Menschen mit dem Kopf verdacht. Eine Gitarre, die nur so wie eine Gitarre klingt, eine Stimme, die sich anhört, als ob deine singt. Halt ein Stück Musik aus Fleisch und Blut, meinetwegen auch mal mit einem kleinen Fehler, das tut gut. Das geht los und funktioniert immer und überall. Auch am Ende der Welt, bei Nacht und Stromausfall, jammerdammerdammerdammerdammerdammerdamm. Wenn ich den Selbstentwerter im Omnibus nicht entwerten kann und wieder falsch fahren muss. Wenn die Wasserwerke mir den Hahn zudrehen, weil ich's nicht lerne, die Computerrechnung zu verstehen. Wenn ich einsehen muss, ich krieg den HiFi-Turm nicht an, weil ich die Einschaltautomatik nun mal nicht einschalten kann. Dann lob ich mir ein Stück Musik von Hand gemacht, noch von einem richtigen Menschen mit dem Kopf verdacht. Eine Gitarre, die nur so wie eine Gitarre klingt, eine Stimme, die sich anhört, als ob deiner singt. Halt ein Stück Musik aus Fleisch und Blut, meinetwegen auch mal mit einem kleinen Fehler, das tut gut. Das geht los und funktioniert immer und überall. Auch am Ende der Welt, bei Nacht und Stromausfall. Bis zum Tag, an dem man mich wegrationalisiert oder heißt nicht programmierbar, einfach aussortiert. Wenn der große Rechner kommt und alles überwacht, meine Vorlieben und Macken voll erfassbar macht. Wenn ich endlich ganz und gar maschinenlesbar bin, mit einem Balkencode am Schniedel und einer Prüfziffer am Kinn. Lob ich mir noch ein Stück Musik von Hand gemacht, noch von einem richtigen Menschen mit dem Kopf verdacht. Eine Gitarre, die nur so wie eine Gitarre klingt, eine Stimme, die sich anhört, als ob deine singt. Halt ein Stück Musik aus Fleisch und Blut, meinetwegen auch mal mit einem kleinen Fehler, das tut gut. Das geht los und funktioniert immer und überall. Auch am Ende der Welt bei Nacht- und Stromausfall. Auch in Bielefeld bei Nacht- und Stromausfall.